Haben wir zunächst, was Gruffaldino meldet. Ihr kommt von seinem Auftrag gerade zurück. Was bringst du? Meine angebetete Prinzessin, ihr habt euch an den Rechten gewandt. Alles ging vortrefflich. Vortrefflich, vortrefflich, vortrefflich. Möchte ein jeder seine Intelligenz vor dem Einfluss der Leidenschaften bewahren, die niederen Funktionen zehren von der Klarheit des Gehirns. Daran habe ich nicht zu tragen. Mein Kopf ist der Triumph der Zucht. Komm zur Sache! Welcher Sache? Ach ja, ach ja. Kurios, wenn ich von mir selber spreche, erscheint mir alles andere als recht sekundär. Nun, da ihr sie verlangt zu wissen, hier ist die Geschichte.